Wie bereits berichtet wurde, hatte das Ministerium für Volksstreitkräfte des Verteidigungskomitees der TVRK am 21. Mai der südkoreanischen Militärbehörde eine Mitteilung über die Aufnahme des Expertenkontakts für die Nord-Süd-Verhandlungen der Militärbehörden geschickt. Es war ein Vorschlag der koreanischen Volksarmee dazu, schnellst den dauerhaften Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten. Und zwar getreu dem erhabenen Willen unserer Partei, alle Fragen wie die praktische Maßnahme zur Beseitigung der militärischen Spannung und Konflikte durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. Anstatt auf den großmutigen Vorschlag positiv zu reagieren, führt die südkoreanische Militärbehörde die Wahrheit irre, als ob sich die Spannung auf der koreanischen Halbinsel wegen der selbstverteidigenden Maßnahme der TVRK wie der Stärkung der nuklearen Streitkräfte zuspitzt. Sogar verbreitete sie in der Öffentlichkeit das absurde Gerücht, dass der Vorschlag der TVRK zum Dialog es zum Ziel habe, die internationale Zusammenarbeit für die Sanktionen gegen Nordkorea zu schwächen und den Süd-Süd-Konflikt zu schüren. Mit der provokatorischen Rede, dass man der Denuklearisierung den Vorrang einräumen soll, ignoriert die südkoreanische Militärbehörde den Wunsch der ganzen koreanischen Nation danach, durch nationale Versöhnung und Zusammenschluss einen breiten Weg zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen zu eröffnen. Der Wille der Armee und des Volkes der TVRK dazu, die gegenwärtigen katastrophalen Nord-Süd-Beziehungen nicht durch militärische Konfrontation oder Konflikte, sondern durch Dialog und Verhandlungen zu lösen, ist unerschütterlich. Ausgehend davon schickte das Ministerium für Volksstreitkräfte der TVRK am 24. Mai der südkoreanischen Militärbehörde erneut eine Mitteilung mit folgendem Inhalt. Das Ziel der von uns verlangten Nord-Süd-Verhandlungen der Militärbehörden liegt nicht darin, die Reihenfolge oder die Verantwortung für die Entstehung der militärischen Spannung auf der koreanischen Halbinsel zur Rechenschaft zu ziehen. Die Aufnahme der Nord-Süd-Verhandlungen der Militärbehörden spiegelt die Erwartung und den Wunsch der ganzen Nation danach wider, die brennenden Fragen wie die Gefahr der militärischen Konflikte an der militärischen Demarkationslinie und im gefährlichen Gebiet auf dem Westmeer, die jetzt gleich die physischen Auseinandersetzungen verursachen können, dringend zu besprechen und zu lösen. Wenn zwischen beiden Seiten eine physikalische Auseinandersetzung entsteht, dann wird sie sich zu einem größten Konflikt weiterentwickeln und der ganzen Nation Schäden zufügen. Nichts kann Voraussetzung oder Vorwand dazu werden, den Dialog als optimale Lösung aller Probleme zu verneinen und die Verhandlungen beiseite zu legen. Insbesondere ist es ein unverständlicher Eigensinn, die Frage nach der Existenz der ganzen Nation zum blöden politischen Ziel zu missbrauchen und das Treffen abzulehnen. Der Wille unserer Seite zur Eröffnung des Expertenkontaktes für die Nord-Süd-Verhandlungen der Militärbehörden zwischen Ende Mai und Anfang Juni ist unverändert. Die südkoreanische Regierung soll unverzüglich auf unseren Vorschlag dazu positiv eingehen, durch die Beseitigung der heutigen zugespitzten militärischen Spannung zwischen Nord und Süd den Frieden des Landes und die Sicherheit der Nation gewährleisten.